Chili Mapo, das Land des Morgensterns. Das Land. Chili Mapo, Land Chile. Das war der Name, den die Wesen, die es bewohnten, der Region im Süden gegeben hatten, soweit wir wissen, während der Zeit der Inkas bis zur Ankunft der Spanier. Was vor dem war, ist uns unbekannt. Seltsames Land, von einer gewaltigen Bezauberung, die anzieht und abschreckt. Die Gefahren, die es birgt, sind nicht so sehr materieller Art, eher einer anderen Ordnung zugehörend. Es hat hier keinen tropischen Urwald gegeben mit giftigen Tieren und mörderischen Pygmäen. Die Luft hier ist rein, klar und ein in Bewegung befindliches Licht, das von den hohen Gipfeln der Anden zu kommen scheint, schwebt über den nahen Wassern des blauen Ozeans. Alles duftet, die Pflanzen, die Bäume, die Blumen, die Felsen, das Gebirge, das Meer. Sogar der Mond und auch die Sonne duften, auch der Morgenstern. Ich konnte mich nie an andere Orte in der Welt gewöhnen, weil es dort diese Düfte nicht gibt. An keinem anderen Platz der Erde duften die Veilchen so, die Veilchen auf den Feldern meiner Kindheit. In Indien gibt es intensive, schwere, sinnliche, psychische Düfte, aber das ist etwas anderes. Hier gehört der Duft zum Licht, zu einem Zusammenspiel, hervorgerufen durch die Nähe des Schnees, des mystischen Felsens und des weiten Meeres mit seinen großartigen Wellen. Der Humboldtstrom, der vom Südpol kommt, trägt dazu bei. Dies alles erzeugt in der Seele des Mannes, ohne es zu wissen, eine Sehnsucht nach etwas, das es nicht gibt. Ein Heimweh nach einer unmöglichen Liebe, so dass der wahre Chilene immer ein Minnesänger gewesen sein mag, ein begeisterter Sänger eines verlorenen Amor zu Beginn der Zeiten, der nicht vorhandenen Zeiten, von denen man nie gehört hat, noch je hören wird, von einer nicht vorhandenen Blume des Geistes. Die Bewohner dieses Landes nennen sich selbst Mapuches. Das bedeutet Mensch der Erde. Wie sonst hätten sie sich nennen sollen? Bewohner des Landes Chili? Basta? Weil die Prägung dieser mystischen Landschaft so stark ist, dass der Mensch nichts anderes sein kann als ein Mensch der Erde. Ich bin auch ein Mapuche in diesem tieferen Sinn und bin hierher zurückgekehrt in mein Land, weil ich zu keinem anderen gehöre und mich nicht daran gewöhnen kann, in einem anderen zu leben. Nur hier öffnet und löst sich völlig meine geistige und physische Biologie. Nur in dieser Landschaft, die mir gehört, weil sich hier meine Knochen, mein Blut, meine Lymphe geformt haben mit der Substanz dieser Blätter, dieser Bäume, mit dem Wasser dieser Flüsse und der Strahlung dieser Mineralien. Und das Licht, das göttliche Licht hat mich umgeben und ist in meine Seele eingedrungen. Es kann für einen Chilenen, einen Mapuche, nichts Schmerzlicheres geben, als ihm zu verwehren, in Chili Mapu zu leben, ihn aus seinem Lande auszuweisen. Man würde ihn damit zerreißen, von innen und außen austrocknen, obwohl er dies selbst nicht weiß. Schon der erste Eroberer Chiles, Don Pedro de Valdivia, verwandelte sich beim Betreten dieses magischen Landes in einen Minnesänger, und seine Briefe an den König Karl V. sind Verse einer verklärten Liebe zu diesem Land, das er sah, es liebte und um es litt. Ein jeder kann noch heute seine erschütternden Botschaften lesen, die in Stein an den Hängen des Berges Huelen, das Schmerz bedeutet, eingraviert sind. So haben die Menschen der Erde den Hügel Santa Lucia genannt, Schmerz, weil dieses so schöne Land Schmerz erzeugt. Der Schmerz der Schönheit, der Schmerz der Liebe, der ohne Hoffnung durchdringt, der nirgendwo hinführt, ohne möglichen Höhepunkt auf dieser Erde. Pedro de Valdivia, eroberter Hauptmann, hat Santiago del Campo, chilenischer Schriftsteller und Freund meiner Jugendzeit, eines seiner Bücher genannt. Er hat nämlich nicht erobert, sondern ist von dem Land, das er betreten hat, wo er gekämpft hat und gestorben ist, erobert worden. Wie jede hehre Schönheit wird auch Chile von einer inneren Alchemie begünstigt, die der Mensch fast nie in der Lage ist zu ertragen. Und es ist so, dass dieses unsichtbare Fluidum, das von der Landschaft her die Seele und den Körper des Menschen erreicht, ihn fast immer zerstört, ohne ihn zu einem gleichwertigen Universum des Geistes projizieren zu können. Damit dieses möglich würde, wäre eine symbolische Auslegung nötig, eine esoterische Enthüllung und Umwandlung, die am Ende solidarisch auch die magische Verwandlung der Landschaft hervorrufen könnte. Es müssten die Divyas, die heute in den Gipfeln schlafen, wiederentdeckt werden und die diesen aus den Anden heraustreten lassen. Uns von einer christlichen Religion befreien, die nicht von diesen Gipfeln, diesen Strömen und Wäldern dieses Ozeans der Lemuria bedeckt ist. Eine Religion, die nicht die der Mapuches ist, der Menschen dieser Erde. Als ich noch sehr jung war, wurde ich schon von den geheimen Stimmen der Landschaft meiner Seelenheimat, wie Nietzsche sagen würde, durchdrungen. Ich liebte sie und ängstigte mich, versuchte sie anderen hörbar zu machen, sie zu deuten. Und so wurde mein erstes Buch mit diesem Thema geboren, weder über See noch über Land, das eine mystische, heilige Pilgerfahrt durch Chili Mapu und des Mapuche, meiner rückgratlosen, gepeinigten Generation, des Menschen meines Landes und meines Lebenskreises, meiner Runde, meiner ewigen Wiederkehr ist. Ich werde das darin Gesagte nicht wiederholen, das noch volle Gültigkeit hat. Weder über See noch über Land werden wir Mapuches das finden, was wir suchen, denn dieses unser Land und diese unsere See zeigen uns einen Weg, der nicht von hier ist, den wir hier niemals finden werden, sondern dort, viel weiter entfernt, in der Stadt der Cäsaren, der Legende, in den Wäldern, unter dem Meer, im Morgenstern, O Jehue, im Abendstern, Jepun, im Penon, Schoikwe, das Kreuz des Südens, welches noch weiter nach Süden zeigt, zu den Oasen der Antarktis. Dorthin bin ich gereist, weil jemand mich im Eise rief. Da war die Fortsetzung meiner Wanderung nach dem Hyperborea des Südpols. Ich hatte mich dafür vorbereitet durch eine alte Einweihung, die einzige, die uns gestatten wird, zu überleben auf der Suche nach den verborgenen Eingängen zu den heiligen Städten. Weil, wir sagten es, die Gefahren dieser Erde nicht physisch, sondern moralische sind. Die Schönheit der Landschaft zerstört, vernichtet mit ihrer Stärke. Es gibt weder Rasse noch Volk, das ihr widersteht in der Folge der Generationen. Wenn es sich nicht geistig vorbereitet hat, wenn es nicht die alte Magie wiedererlangt, wenn es nicht in der Lage ist, die Riesen aus dem Innern der Felsen der Anden zu holen. Wenn man ein Arier, ein Wiedergeborener ist. Chile befindet sich im Feuerring des Pazifik. Es ist die Region der Erd- und Seebeben wie Japan. Es geschah hier etwas Unheilvolles während der Zeitalter, und dieses schmale Land, fein wie ein Schwert, das aus seiner Scheide gezogen wurde, ist das Überbleibsel einer Katastrophe, die diese Scheide, einen ganzen Kontinent, Lemuria, überflutet hat, das Festland des Geistes. Des Öfteren haben wir uns hier auf jenes Gesetz der Solidarität, des Synchronismus zwischen Seele und Landschaft bezogen. Die Riesen irrten. Sie werden schwere Fehler begangen haben, und der Kontinent der alten Sonne versank. Nur in der Seele arbeitend, um ihn an unseren gepeinigten Küsten wieder auferstehen zu lassen, werden die Vulkane sich beruhigen und das Erdbeben sich beschwichtigen. Und Chili Mapu, unsere mystische Heimat, wird wieder in ihre Scheide zurückkehren. Der Kampf der esoterischen Krieger, unter denen ich mich seit meiner Geburt befinde, auf der Schneide dieses Schwertes ich bis zu meiner Wiederauferstehung schreite, wird siegreich beendet sein.